Deutschlandfunk Kultur Tonart. Mir kommen die Tränen, wenn ich sehe, was mein Vater alles durchgemacht hat. Der Vater, das war einer der großartigsten Jazzpianisten überhaupt, Thelonious Monk. Und wem die Tränen kamen, das war sein Sohn. Und warum kamen ihm die Tränen? Weil er sehen musste, wie sein vergeistigter Vater, der beim Spielen immer etwas Entrücktes hatte, wie der heruntergezerrt wurde in die Niederungen des Showgeschäfts. Welchen Stereotypen er ausgesetzt war, wie unsensibel mit einem Ausnahmekünstler wie ihm umgegangen wurde. Das alles zeigt jetzt ein neuer Film, der gerade auf der Berlinale läuft. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das so eine Art Film im Film. Mehr kann uns mein Kollege Oliver Schwesig erzählen. Hallo. Hallo. Rewind and Play, so heißt die Doku von Alain Goumy, einem französischen Regisseur. Und der ist auf sensationelle Aufnahmen mit Thelonious Monk gestoßen. Was sind das für Aufnahmen? Ja, das sind Aufnahmen, die im Dezember 1969 entstanden sind im französischen Fernsehen. Monk hat ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr so super viele Platten verkauft und er musste immer häufiger solche Geldgigs annehmen. Also sprich, sich dann eben auch mal fürs Fernsehen hingeben, für Interviews und Shows und so weiter. Es war auch das Ende einer europäischen Tour und damit beginnt auch der Film. Monk landet in Paris im Flughafen, wird abgeholt und wird dann zum französischen Fernsehen gefahren. Da sollen ein Interview stattfinden mit dem Pianisten Henri Renaud, der ihn interviewt. Das Material ist kurioserweise nie gelaufen. Insgesamt 2,5 Stunden Rohmaterial sind entstanden und Alain Goumy ist durch Zufall drauf gestoßen. Er hat gerade an einem anderen Projekt gearbeitet und sein Rechercheur hat offenbar seine Archivrecherche gute Arbeit geleistet. Er hat ihn gebeten, zeig mir mal irgendwelche Sachen aus den 60ern, aus dem Fernsehen, da bräuchte ich mal was. Und dann sind die auch durch Zufall auf dieses Material gestoßen und hat gesagt, okay, dann lege ich mein aktuelles Filmprojekt beiseite und mache erstmal das hier, das ist nämlich die eigentliche Geschichte. Aber was ist denn nun genau darauf zu sehen auf diesen Aufnahmen? Ja, also man sieht ein Fernsehstudio, das sind so ein bisschen der Beginn von den Proben. Monk sitzt solo an einem Klavier, alles sehr holprig, so eine Probensituation, also Mikro, Licht, Kamera, alles wird da permanent neu eingestellt. Da gibt es immer wieder Tonprobleme, das Mikro raschelt, das Licht geht an und aus, die Kamera muss sich genau einstellen. Also alles noch so ein bisschen sehr holprig und roh. Monk wird, wie gesagt, interviewt vom französischen Pianisten Henri Renaud. Der macht da eine ganz schlechte Figur, stellt ziemlich dumme Fragen, übersetzt die auch sehr schlecht, also beispielsweise hat Monk, nachdem er ein bisschen mehr Geld zusammen hatte in den 60ern, sein erstes großes Klavier in die Küche in seinem Apartment gestellt, weil das das größte Zimmer war. Und das erzählt Henri Renaud vorher, fragt ihn das auf Englisch und sagt dann, ja, warum hast du das größte dein Piano in die Küche gestellt? Ja, das ist das größte Zimmer. Und dann bleibt es immer so hängen. Also es ist wirklich alles ganz holprig und schlecht gemacht. Und ja, dann gibt's Renaud kommt irgendwie nicht voran, flucht dann zwischendurch auf Französisch auch nochmal, das können wir jetzt hier nicht machen und so weiter. Das ganze Projekt steht unter einem schlechten Stern. Thelonious Monk selbst bleibt aber total ruhig, seelenruhig, spielt und spielt immer wieder seine Hits, Round Midnight, Nice Work If You Can Get It. Also man sieht eigentlich all das, was vor einer Aufnahme passiert und nicht den eigentlichen Auftritt an sich. Das ist das Besondere bei diesem Film. Also ich fasse mal kurz zusammen, ein misslungener Werkstattbesuch und filmisch vielleicht auch gar nicht so gehaltvoll. Und trotzdem, hast du gesagt, bekommt man einen neuen Blick auf Monk. Wie genau? Was macht Regisseur Alain Goumy mit dem Material? Ja, das ist das große Kunststück in diesem Film. Zum einen werden die furchtbaren Stereotypen europäischer Journalisten, überhaupt der europäischen Kunstkritik der Zeit entlarvt. Du hast es ja in der Anmod schon angesprochen. Also das vermeintlich distinguierte weiße Jazz-Europa auf der einen Seite, das da durch diesen weißen Moderator und Jazzpianisten Henri Renaud verkörpert wird. Und dann dieses, ja, man kann es nicht anders beschreiben, Begaffen des afroamerikanischen Jazz. Also immer wieder gibt es große Zooms auf das schwitzende Gesicht von Monk. Jede Pore, jedes Barthaar sieht man da. Das hat was unglaublich Erniedrigendes und Aufdringliches. Also das sollte irgendwie so wahrscheinlich für den Zeitkolorit zeigen, hier so sind die Jazzer in Amerika. Also man schämt sich da geradezu beim Gucken. Das ist sehr, sehr unangenehm. Und das andere Element ist aber eben das Klavierspiel von Thelonious Monk. Glücklicherweise gibt es da immer noch lange, lange Passagen von seinem Spiel, die man sieht. Es hat mir unglaublich gefallen, immer wieder, was für Nonkonformist Thelonious Monk war. Er hat alles falsch gemacht, was das klassische Klavierspiel verlangt. Fingerlang gehalten und überhaupt, er hat ja auch keine klassische Ausbildung genossen, aber er konnte genau deshalb auch nur so toll spielen. Und das hört man und sieht man da nochmal ganz, ganz intensiv. Diese dissonanten Drehs, das rhythmisch Vertrackte, dieser starke perkussive Ton bei ihm, der es ihm aber trotzdem irgendwie erlaubte, stilistisch alles zu bedienen, von der französischen Romantik bis zum Boogie und so weiter. Also das ist ganz, ganz toll gemacht in dem Film. Und ja, dann eben auch dieser Typ, The Loneliest Monk. Monk, also das Mönchhafte hat er schon im Wesen drin. Der sanfte Riese, still in sich gekehrt, raucht, nachdenklich, wenig redet. Und da gibt es eine schöne, erklärt sich, indem er sich eben nicht erklärt. Also so sehr sich dieser Interviewer auch abmüht, merkt man, what you see is what you get. Monk hat keine Lust, irgendwas zu erklären. Da gibt es eine Frage, also in dem einen Stück, Takt 25, da haben sie mit ihrem rhythmischen Konzept gebrochen. Und Monk zuckt mit den Schultern und sagt, was, ich habe hier einfach nur gespielt. Also dem Musiker kommt man sehr, sehr nah. Ja, und wie macht Alain Gumi das? Schafft er mit dem Originalmaterial einen neuen Film oder wurden die Aufnahmen einfach nur restauriert? Glücklicherweise nicht. Es ist tatsächlich so eine Art neuer Film. Also Alain Gumi greift ins Originalmaterial ein. Das war bei dem Screening vorgestern auf der Berlinale ein schönes Erlebnis. Es gab auch immer wieder Szenenapplaus, wann immer Monk dann mal endlich 6-7 Minuten gespielt hat. Und da hat aber nach dem Screening gab es ein berühmtes Q&A, also das berühmte Frage- und Antwortspiel mit dem Regisseur. Da hat Gumi erzählt, er wollte eben eine neue Perspektive herstellen. Und das geschieht durch die Tonspur. Also immer wieder dreht er den Ton leise, also die ganzen Studiogeräusche, das Interview, das Gebrabbel im Hintergrund, das wird runtergeblendet. Man hört dann an manchen Stellen einfach nur Monk ganz leise atmen. Und das ist unglaublich intensiv gemacht. Da spürt man plötzlich die Einsamkeit des Mannes, um den es eigentlich geht, der wie so ein Subjekt ausgestellt wird. Und du hast es auch erwähnt, dem Sohn T.S. Monk hat Gumi diese Aufnahmen gezeigt. Der fing an zu weinen und sagte eben, ja, genau so habe ich zum einen meinen Vater erlebt. Aber mir war auch überhaupt nicht klar, wie einsam der Mann zu dieser Zeit war. Und diese Positionsumkehr, diese Blickumkehr gelingt unglaublich gut. Also ein schöner Filmessay über diese Figur. Ich finde, sehr gelungen. Und mit 65 Minuten, ehrlich gesagt, auch überhaupt nicht zu kurz. Sollte man sich ansehen, denn Alain Gumi hat hinterher erzählt, oh, die Musikrechte, die waren so teuer, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich mir das noch leisten kann, das Ding irgendwann nochmal ins Kino zu bringen. Vielen Dank, Oliver Schwesig. Rewind and Play, so heißt der Film von Alain Gumi. Der läuft auf der Berlinale noch heute zum Beispiel um 15 Uhr im Cubix am Alexanderplatz und morgen im Arsenal. Und als ich zuletzt geguckt habe, da gab es sogar noch Karten.